Kundgabe 7560. Empfangen am 27.03.1960. An die Weltlinge. Ihr dürfet euch keinen trügerischen Hoffnungen hingeben, dass ihr glaubet, noch viel Zeit zu haben zu eurer geistigen Vollendung. Ihr solltet nicht einen Tag länger zögern, eure Seelenarbeit in Angriff zu nehmen, wenn ihr nicht schon auf rechten Wegen wandelt und geistig strebet. Ihr solltet euch immer nur vorzustellen suchen, dass ihr plötzlich abgerufen würdet und euch nun fragen, ob ihr wohl bestehen könntet vor meinen Augen. Und ihr solltet euch nur die Frage vorlegen, wie ihr zu Jesus Christus steht. Ihr alle, die ihr ihn noch nicht gefunden habt, ihr seid in großer Gefahr, dass eure Seele verloren geht, dass sie in Not und Finsternis das jenseitige Reich betritt, weil sie noch keine Erlösung gefunden hat. Ihr alle, die ihr noch keine Bekenner Jesu Christi seid, ihr werdet besonders angesprochen von mir, dass ihr nur noch wenig Zeit habt und diese Zeit nützen sollet, indem ihr Verbindung suchet mit Jesus Christus, dem göttlichen Erlöser, auf dass ihr auch die Verbindung findet mit mir, der ich in ihm das Erlösungswerk vollbracht habe. Ihr steht noch mitten in der Welt, und die Welt lässt selten nur geistige Gedanken in euch aufkommen. Aber ich spreche euch an, dass ihr euch ernstlich besinnet, dass ihr euch ein nahes Ende vorstellet und dass ihr eurer Seele gedenket, die in großer Not ist. Ihr Weltmenschen habt nur wenig Glauben, und dennoch solltet ihr einmal darüber nachdenken, dass ihr nicht vergeht, wenn auch euer Leib stirbt. Und ihr solltet euch dann euer Los vorzustellen suchen, das nicht anders sein kann, als euer Lebenswandel gewesen ist. Und wenn ihr nicht an ein Fortleben der Seele glaubet, so wünschet euch nur einmal ernsthaft, dass ihr recht denken möget, dass euch ein kleines Licht geschenkt werde. Bittet mich darum, wenn ihr noch glaubet an einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Und wahrlich, ich werde euch ein Licht schenken, denn ich will nicht, dass ihr verloren gehet. Aber ihr müsset den ersten Schritt tun zu mir, den ihr im tiefsten Innern nicht werdet leugnen können. Lasset die kurze Zeit, die euch noch bleibt, nicht ungenutzt vorübergehen. Fraget euch, ob ihr recht wandelt, und bemüht euch, den Willen dessen zu erfüllen, der euch das Leben gab. Suchet die Bindung mit mir in Jesus Christus, und ihr habt alles getan, um eure Seele zu retten. Und darum suchet, euch Kenntnis zu verschaffen über Jesus Christus, den göttlichen Erlöser. Haltet nicht eure Ohren verschlossen, wenn euch solche zugeleitet wird. Glaubet, wenn euch ein nahes Ende verkündet wird. Höret die Verkünder an und denket über ihre Worte nach. Denn ich selbst spreche euch durch jene an, weil ich euch Rettung bringen möchte vor dem Ende. Und bedenket auch die Vergänglichkeit der Welt und aller irdischen Güter. Und ich will jeden guten Gedanken segnen. Ich will euren Willen stärken und euch helfen, dass ihr den rechten Weg findet und euch löset von allem, was euch noch gefangen hält. Ich will euch helfen, wenn ihr nur eurer Seele gedenket und sie bewahren wollet vor dem Lose, dem sie entgegengeht, wenn ihr euch nicht wandelt. Glaubet es, dass euch nicht mehr viel Zeit bleibt, und nützet die Zeit eifrig für euer Seelenheil. Amen.